Wenn man von den wenigen absieht, die sich aus rein opportunistischen Gründen der Bewegung anschlossen, dann dürfte diese deutschnationale Ausrichtung, die auch vor dem preußischen Schwarz-Weiß-Rot als Erkennungsfarben nicht zurückschreckte, für kriegsgefangene Soldaten den Ausschlag gegeben haben, im Nationalkomitee Mitglied zu werden. Nun hatten wir den großen Nachteil, dass unser Standort eben Moskau war und dass das deutsche Volk diese Sendung aus Moskau als reine bolschewistische Propagandamache angesehen hat und uns einfach nicht geglaubt hat und vielfach der Goebbels-Propaganda eben mehr gefolgt hat und geglaubt hat, dass wir alle nur unter Druck, unter Erpressung oder dass das Ganze überhaupt eine bolschewistische Fälschung ist. Das hat unsere Glaubwürdigkeit natürlich schwer erschüttert. Aber man kann sich vorstellen, dass wenn eine solche Organisation wie das Nationalkomitee Freies Deutschland, also im Westen, wenn die Westmächte, die westlichen Mächte der großen Anti-Hitler-Koalition eine solche Organisation geschaffen hätten, dass sie unter Umständen viel erfolgreicher gewesen wäre. Bestärkt wurden die Hörer in ihrer Skepsis, wenn über den Sender des Nationalkomitees bekannte Kommunisten wie Anton Ackermann sprachen. Am 23. Oktober 1943 erläuterte er seinen Plan vom Aufbau einer umfassenden nationalen Front. Wie schwer auch die Zukunft sein mag, zu einer Hoffnung gibt die beginnende Wiedergeburt der nationalen deutschen Freiheitsbewegung die Berechtigung. Die alte verderbliche Zersplitterung der Organisationen geschaffenen deutschen Volkes wird der Vergangenheit angehören. Die Einheit, die heute in schwerster Zeit entsteht, wird eine feste und dauerhafte Einheit sein. Aber weder die Hoffnungen des Nationalkomitees noch der sowjetischen Führung erfüllten sich. Die Aufrufe, die über die Kurzwellensender von Radio Moskau und über zwei Mittelwellenfrequenzen ausgestrahlt wurden, später kam noch eine Langwellenfrequenz dazu, verhallten ohne erkennbare Resonanz. So wurde Anfang Januar 1944 beschlossen, nur noch die Einstellung der Kampfhandlungen und den Übertritt auf die Seite der Bewegung zu fordern. Unterdessen hatten sich auch die Prämissen der sowjetischen Deutschlandpolitik geändert. Und Stalin machte deutlich, dass er im Nationalkomitee Freies Deutschland nur ein Instrument zur Durchsetzung seiner Ziele sah. Der Sender des Nationalkomitees musste diese Kurswechsel mitvollziehen und gewann dadurch sicherlich nicht an Glaubwürdigkeit, auch wenn er immer wieder neben den Nachrichten und Kommentaren Wehrmachtsoffiziere zu Wort kommen ließ. So sprach der bei Stalingrad gefangen genommene General der Artillerie Walter von Seydlitz am 30. Januar 1944 zum Jahrestag der Kapitulation. Seydlitz war unterdessen Präsident des im September 1943 im Gefangenenlager Lunjewo bei Moskau gegründeten Bundes deutscher Offiziere. Ihr müsst Deutschland retten, bevor es zu spät ist. Es ist nicht unehrenhaft, sondern ein Gebot der Erhaltung unseres Volkes, wenn ihr euch weigert, den Krieg in aussichtsloser Lage weiterzuführen. Verlasst euch nicht auf haltlose Versprechungen. Wir erfüllen das Vermächtnis der toten Kameraden von Stalingrad, wenn wir euch den Weg zur Rettung zum Leben weisen. Generalfeldmarschall Friedrich Paulus hatte lange gezögert, bis er sich dem Nationalkomitee anschloss. Unter den kriegsgefangenen Offizieren war er höchst umstritten, weil er in Stalingrad bis zuletzt seinem Führer Adolf Hitler die Treue gehalten hatte. Im August 1944 wandte er sich, durchaus selbstkritisch, an die deutschen Soldaten, die noch kämpften. Wir haben bei Stalingrad tausende deutscher Soldaten durch Waffensprengung in letzter Stunde das Leben gerettet. Wir hätten eine Viertelmillionen-Armee vor dem Untergang bewahren können, wenn wir Hitler rechtzeitig den Gehorsam verweigert hätten. Sie, meine Kameraden, tragen die Verantwortung für das Leben ihrer Soldaten nicht vor Hitler, sondern vor dem deutschen Volke. Es wird Ihnen ewig dankbar sein, wie es auf Brüders Kapitulation bei Rostow, der in gleicher Lage war wie Sie, als mannhaft, ehrenvoll und soldatisch anerkannt hat. Mit Ihren Entschlüssen, verhindern Sie Hitler daran, das deutsche Heer in eine weitere Kette derartiger schmachvoller Niederlagen zu stürzen. Und deutsche Männer schlusslos zu Opferlagen zu stürzen. Und deutsche Männer schlusslos zu opfern. Die Ehre des deutschen Heeres verlangt die sofortige Einstellung der Kampfhandlungen und die Erhaltung des Lebens der ihnen anvertrauten deutschen Soldaten. Stellen Sie daher die Kampfhandlung ein und treten Sie über auf die Seite des Nationalkomitees Freies Deutschland. Ich garantiere Ihnen in diesem Falle mit Zustimmung der russischen Armee Folgendes. Erstens, volle Sicherheit für das Leben aller Offiziere und Soldaten. Zweitens, Verpflegung, Unterkunft, Bekleidung sowie Erleichterung des Loses im Rahmen des Menschenmöglichen durch die russische Armee. Drittens, geschlossenes Zusammenbleiben der Truppe mit ihrem Führer. Entsenden Sie unverzüglich über die russischen Kommandostellen Ihre Vertreter zu meinem Bevollmächtigten, Robert Steinle, der sich an Ihrem Frontabschnitt befindet. Handelt entschlossen und bewahrt deutsches Leben für die deutsche Zukunft.